Studiozeit im Deutschlandfunk. Gefühl und Härte. Ein scheinbarer Gegensatz. Diese beiden Begriffe beschreiben die Musik des Amerikaners Jeffrey Lee Pierce und seiner Band Gun Club. Pierce lebt zwar seit langem in London, seine Musik klingt aber immer noch nach Wild West und Country, nach Apokalypse und Punk. Hören Sie nun eine Sendung von Knut Benzner. Seit ein paar Tagen geht mir ein Song im Kopf herum, der nichts, aber auch gar nichts mit dieser Sendung zu tun hat. Allerdings taucht in diesem Song ein Geräusch auf und dieses Geräusch wiederum könnte man mit dem heutigen Thema in Verbindung bringen. Dieses Geräusch war in ein Lied aus den 60ern eingebaut, Legend of Xanadu von Dave D. Doozy, Biggie Mick and Titch, das dann so weiterging. Doch es geht nur um das Geräusch, um den Knall eines Gewehres, einer Flinte, einer Büchse, Bruchteile nach dem Abzug. Dieser Knall klänge beim Gun Club als Assoziation und als Abstraktion, beziehungsweise in Anlehnung an den Bandnamen, natürlich ganz anders. So etwa. Sie galten schließlich als schlimme Finger und der Anführer der Gun Club Gang, Jeffrey Lee Pierce, ist es manchmal auf der Bühne noch. Oder wieder irgendwie. Also, Sex, nun ja, ein wenig speckiger. Drogen, sicher und Rock'n'Roll. So baby, up upon that hill, so I push her down in the shadows of the leaf. I hear your heart singing, I hear your heart say, I hear your heart singing, I hear your heart say. The streets are proud, so secretly I see. Sirens and chains tonight, will fragile be souls beyond the sea to the distant star. I hear your heart singing, I hear your heart say, I hear your heart singing, I hear your heart say. You know what you found, that you blew across town. The sorrow so sore coming on me. I'll take you to water pools. I'll take you through the weeds. Yeah, it's beyond the shore. Yeah. nobody sounded like us. There was the only band that was remotely like us was maybe X. Niemand erinnert sich Jeffrey Pierce, noch immer Sänger, Songautor und Gitarrist des Gun Club. Niemand klang wie wir. Die einzige Band, die entfernt wie wir waren, war X. Die waren allerdings noch mehr Punk, ohne unseren Country- und Blues-Mist. Nein, niemand klang wie wir. Wir beeinflussten viele andere Bands in dieser Zeit, in Los Angeles sowieso. Aber es war schrecklich damals. Und selbst wenn all die Bands wie wir zusammen spielten, füllten wir nicht einmal eine Halle wie diese hier. Die Cramps und X und wir und ein oder zwei weitere Bands. Wir hätten die Halle nicht vollbekommen. You know, we could all play together and still not fill a hall this big. Yeah, like the Cramps and us and X and one other show, one other band or something, and still not pack this place. You know. Die Halle, in der Pierce und sein Gun Club gerade aufgetreten waren, war die Große Freiheit 36 in Hamburg. In der Straße namens Große Freiheit, neben der Regina Bar oder Aurora Bar oder Safari Bar, gegenüber des abgebrannten Star Club. 1500 Zuschauer hätten auch an diesem Abend in die Große Freiheit 36 hineingepasst, wenn sie voll gewesen wäre. Sie war nicht voll. Doch der Gun Club war dennoch laut und verwandelte den Ort in einen, an dem man diese Musik Blues nennt. Pierce war müde und erkältet und schrie sich die Seele aus dem Leib. Jeffrey Pierce ist kein Texaner. Schade eigentlich. Er kommt aus Los Angeles, East Los Angeles, aus dem Mexikanerviertel. Texas, vielleicht Publicity einer Schallplattenfirma. Texas hätte nicht schlecht zu ihm gepasst, allegorisch. Er war Journalist beim Punkmagazin Slash und die Pseudonyme, unter denen er dort schrieb, waren fantasievoll. Uptown Rankin Jeffrey, Clumsy Hillbilly Rankin Jay, Mississippi Rankin Stacko Lee. Er spielt in ein paar Bands, wurde 1980 Präsident des Blondie Fanclubs, soll in dieser Funktion mit einem Auto ein Loch in die Hauswand eines Studios gefahren haben, in dem sich Debbie Harry, Blondie Sängerin, befand, woraufhin sie ihn ermunterte, eine eigene Band auf die Beine zu stellen. Daraus wurde dann bald der Gun Club. So ähnlich geht diese Geschichte. A friend of mine was in a hardcore band, the Circle Jerks. He thought the name up. He Ein Freund von mir, so Pierce, der in einer Hardcore-Band war, den Circle Jerks, der kam auf den Namen. Er suchte nach einem Namen für seine Band, verwarf seine Idee des Gun Club und setzte halt auf Circle Jerks. Ich schrieb den Titelsong für deren erste LP und handelte ihm so den Namen ab. Es gab damals keine Bands mit einem Gun, einem Gewehr im Namen. Es gab mal eine Band, an die erinnere ich mich, die hießen The Gun, eine Hippie-Band oder so etwas aus den 70ern. Sonst gab es nichts mit diesem Wort. Gun Club, das klang gefährlich zu dieser Zeit, lange vor Guns N' Roses und diesem Kram. They were like some hippie band or something in the 70s, you know, but there was nothing else. That was the only thing with that word in it. So it sounded kind of dangerous at the time, you know, but that was before Guns N' Roses and all this shit. You know? See the watermelon man come, see the watermelon man come. Die Leute in den USA waren nicht bereit für uns. Ich meine, wir versuchten zwar alle einen ordentlichen Plattenvertrag zu bekommen, aber niemand bekam einen. Die Cramps hatten ein paar fürchterliche Verträge, unsere waren manchmal noch unerträglicher. Die großen Firmen, die Major Label, wollten mit uns nicht in Berührung kommen. Solche Kerle wie von Nirvana, ich weiß nicht, wie glücklich sie sind, aber sie sind zur rechten Zeit da und heute hören die jungen Leute ihnen zu. Wenn Nirvana das vor 10 Jahren gemacht hätte, wären 200 Leute gekommen und sie wären sonst wo gelandet oder bei einem winzigen Label ohne Geld. So sah es aus. 1981 erschien ihre erste LP, Fire of Love. Schrill, beschwörend wütend, schwerblütig, apokalyptisch. Eine barbarische Rückkehr zum Punk, schrieb der Record Mirror, der Kritiken provozierte zwischen ungestümer Verehrung und ablehnendem Ekel. Keine Kompromisse. Die tiefen Schluchten des US-amerikanischen Blues, des Country Billy und des treibenden Rock'n'Roll waren auch das Prinzip der zweiten LP, Miami, 1982. Da entdeckten einige bei Pierce immer deutlichere Parallelen zu Jim Morrison, andere attestierten einen endlosen urbanen Albtraum. Pierce als Todesengel mit Todessehnsüchten, Pierce geplagt von persönlichen Fehlschlägen und selbstzerstörerischen Enttäuschungen, so hörten sich seine Lieder an. I never notice a change. I'm always making stuff. Ich habe an mir und an meiner Arbeit nie eine Veränderung festgestellt. Ich meine, Ich schreibe eigentlich immer Songs und große Momente, um sie zu schreiben, habe ich auch nie bemerkt. Augenblicke, in denen ich das Gefühl hatte, es tun zu müssen, das passierte mir nie. Ich spiele jeden Tag Gitarre und schließlich habe ich Songs. Ich habe nichts zu tun zu Hause, also spiele ich Gitarre. Ich spiele Gitarre, ärgere mich mit meinen Reimen herum und ernähre das Auto. Wie? Keine Inspirationen? Das habe ich nie verstanden, sagt er. Diese Art von Gespräch. Inspiration. So geht's nicht. Ich meine, in diesem Rahmen. Mit dieser Geschichte, vielleicht hatte die Band auch nie eine Geschichte, eine nachzuerzählende. Schallplatten. The Birth, The Death and The Ghost. Auftritte, Suff, Schallplatten. The Las Vegas Story. Auftritte, Suff, Umbesetzungen, Schallplatten, Mother Juno, Pierce's Solo Wild Weed. Portrait of the Artist in Hell, Porträt eines Künstlers, der in der Hölle gelandet ist. Worte nutzen sich ab, zumal wenn sie beschreiben wollen, soll er selbst reden. We can play anything really, but we couldn't in those days. We were still learning. But that was a long time ago. Heutzutage können wir alles spielen, sagt Pierce, wirklich. Das konnten wir früher nicht, wir haben gelernt, aber das ist lange her, also nochmal Vergangenheit. Not really. I mean, the record's available as it came out. So that's really all that's important. Ich kümmere mich wirklich nicht um die Vergangenheit. Die Schallplatten sind erhältlich, seit sie veröffentlicht wurden. Nur das ist wichtig. Wenn Johnny Marr von den Smith einen Titel einer alten Schallplatte erwähnt, können die Leute die Platte sofort bekommen. Das ist die gute Sache an diesem Geschäft. Andererseits bedeutet es mir nichts. Ich mache Schallplatten und vergesse sie. Ich spiele die Songs live jede verdammte Nacht. Ich werde ihrer überdrüssig. Ich brauche unseren Beginn nicht auf den Platten zu hören, weil ich die Songs sowieso jede Nacht höre. I don't need to hear them again on record. I hear them every night anyways. You can't take my dreams, you can't take. influence myself, so I'd rather listen to other artists. Ich kann mich selbst nicht beeinflussen, also höre ich, was andere machen und sehe, welche Ideen sie haben. Auf dieser Tournee habe ich ein paar Kassetten dabei. Das ist alles nur John Cale, Patti Smith. Und Hendrix? Ja, sagte er auch. Aber ich bin ein bisschen müde geworden, seine Platten zu hören. Manchmal, so Piers, manchmal kommen wir finanziell klar. In anderen Teilen des Jahres haben wir nichts. Da müssen wir uns Geld von unseren Eltern leihen, Jobs annehmen. Ich besitze einen Verlag, daher habe ich ein bisschen mehr Geld als die anderen durch mein Schreiben. Doch für große Sprünge reicht das auch nicht, vor allen Dingen nicht in London. London ist sehr teuer. Ich hatte mir Geld von meinem Mitbewohner geliehen, als ich auszog, bis ich die nächste Arbeit hatte. I just borrow money from my roommate when I'm broke, until the next work comes. Er lebt zusammen mit seiner Lebensgefährtin Romi Mori, einer Japanerin, die beim Gun Club Bass spielt, seit einigen Jahren in London. It's real peaceful there, but it's a big city and you can do whatever you want. Es ist wirklich friedlicher da, aber London ist auch eine große Stadt und man kann tun, was man will und man bekommt alles getan. Das Leben dort ist etwas langsamer, das mag ich mehr, denn die Städte, in denen ich groß geworden bin, Los Angeles oder New York, sind zu geschäftig. London hat das richtige Tempo. Außerdem leben in London viele Musiker, überall trifft man auf Musiker und es ist auch egal, aus welchem Land die kommen, die in meiner Band spielen. Denn wenn sie in meiner Band spielen, haben sie eine spezielle Sache zu spielen, die ich ihnen aneigne. Auf der letzten Tour hatten wir einen deutschen Gitarristen, Rainer Link aus Berlin. Der einzige US-Amerikaner in der Band bin ich. Aber sie können US-amerikanische Musik spielen, die bringe ich ihnen bei und das ist alles. Es hat damit zu tun, wie man über Musik denkt. Das ist keine Sache der Virtuosität oder schwieriger Dinge. Es kommt darauf an, etwas Schwieriges oder etwas Leichtes, etwas, das am richtigen Platz richtig ist, zu spielen. Matter just playing a very simple thing or a very difficult thing, whatever is right for the right time. Und dann schaltet sich Romi Mori ein. Sie erinnern sich, wir sind in Hamburg. So is this a place the Beatles used to play? Ob wir an dem Ort seien, wo die Beatles aufgetreten sind. Oh, so they played next door, really. Well, but the downstairs they used to play, right? Mm-hmm. That's when they didn't get any money. They just played for food and speed. Kurze Aufklärung, also spielten sie nebenan, mein Piers, ja, aber auch hier unten im Keller, sagt Romi Mori. Und Piers dann, das war, als sie noch keinen Pfennig bekamen, als sie für Kost und Aufputschmittel spielten. Sie spielten hier unten, unter der großen Freiheit 36, im Kaiserkeller, hängt ja nicht umsonst eine Gedenktafel draußen dran. Sie waren im Star Club, im Indra und im Top Ten auf der Reeperbahn, genau. Zurück zum Gun Club. Down the river sadness, stark under the wires. I hear them all. I gave you the key to the highway and the key to my motel door. And I'm tired of leaving and leaving. Dark-eyed friend, I'm recalling you again. Soft voices that speak nothing to me. Sadness grows like weeds upon my thighs and knees. Oh, Mother Earth, the wind is high. I tried my best, but I could not. And my eyes fade from me in this old. Did one song that was kind of good. Maybe two songs at most. I was just fucking around, really. I wasn't real serious about it. Eigentlich habe ich nie Country gemacht, sagte er. Einen Song habe ich gemacht, der war in der Art. Vielleicht zwei höchstens. Und das, was wir da probiert haben, war bei weitem nicht ernsthaft. Dafür trinkt er jetzt Wasser statt Schnaps. Er und sein Gun Club veröffentlichten die wütendsten und traurigsten Platten der 80er Jahre. Und er, Pierce, drohte an der eigenen Ratlosigkeit zu zerbrechen. Ein paar Äußerungen von ihm, ein paar knappe Worte scheinen diese ihn bedrohende Ratlosigkeit, die mehr oder weniger ein ganzes Jahrzehnt hindurch von einem Tag auf den anderen Wirklichkeit hätte werden können, mittlerweile wahr geworden zu sein. I haven't even seen the news in days. Not a lot to talk about there. Ich sehe nicht einmal mehr Nachrichten, die Tage auch nicht. Sonst gibt es dazu nichts zu sagen. Kontakte in London, mal eine Session mit anderen Musikern. I don't either, really, because I haven't been going out for the last couple of years very much. Auch das nicht. Er war in den letzten Jahren nicht mehr viel draußen. No money in this business either. Eh kein Geld mehr in diesem Geschäft. Is there? I didn't know. I thought it was the 70s right now. Ob er aus den 80ern etwas herübergerettet habe? Nein, wir sind in den 70ern. Und Sänger, Sänger so wie ihn, gibt es sowieso nicht mehr. Sie sind keineswegs beim Abgesang auf den Gun Club dabei. Das Dumme, das Tragische ist, dass er recht hat, als nicht verstandenes Fossil des Undergrounds. Hatte Pierce nicht einmal gesagt, wir bräuchten mehr Rebellen? I never said anything. Rebellen? Ja, Rebellen. Nein, das habe ich nie gesagt. Ich meine, das ist keine einfache Sache, heutzutage sowieso nicht. Es gibt nichts Rebellisches mehr. Wenn Hardcore-Rap schon ganz oben in den Charts ist und Hausfrauen dem zuhören, dann ist wirklich nichts mehr rebellisch. We can fuck forever, but you can never get my soul. Oder wer wird solch ein Narr sein und der Welt trauen? Tell you, girl, I'm gonna tell you now. If you don't want me, please don't dog me around. If you don't want me, don't dog me around. My home ain't here, it's in most any old town. My home ain't here, it's in most any old town. My home ain't here, it's most any old town. I'm going up to the mountain and look down on the sea. Saw a bull and alligator doing that chivalry. Saw a bull and alligator doing the chivalry. Tell me, friend, ever since that stab in Maine, Kansas City, Missouri, been her regular trade. Kansas City, Missouri, been her regular trade. The Capes and the Bennett, stacks been turning round. Stern wheel knocking, Babel, Alabama bound. Stern wheel knocking, I'm Alabama bound. Mama told me, Papa told me too. Said brown skinned women, gonna be the death of you. Said brown skinned women, be the death of you. I told last night, and Papa the night before, brown-skinned women kill me, Mama, let me go. If brown-skinned women kill me, Mama, let me go. Ramblin' Jeffrey Lee und Cypress Grove with Willie Love, seine richtige Bluesplatte, was heißt in diesem Zusammenhang schon richtig, diese Platte mit Songs von Son House, Lightnin Hopkins und Skip James erschien 1992. Die letzte Platte des Gun Club, Lucky Jim, vor einem halben Jahr. Rau und weich, Gefühl und Härte, kein Widerspruch das. Geschichten einer maroden Zeit. Die Zeiten mögen sich verändert haben, besser geworden sind sie nicht. Morbide Großstadtskizzen aus größeren und noch morbideren Städten. Und Leidenschaft, Erinnerungen, Verlorenheit, Passion, Musik aus Sehnsucht und innerem Zwang. Hör genau hin, hat Pierce an anderer Stelle mal gesagt, und du brauchst nicht mehr zu fragen. Wir sind nicht mehr nachdenklich oder grüblerisch oder so etwas. Wir sind jetzt mehr wie eine Rockband. Dieses düstere und schwermütige Zeug machen wir nicht mehr. Wir spielen alles Mögliche. 1985, als ich Whiteweed machte, das war entsetzlich mit einer grotesken Tour. Mittlerweile haben wir die richtigen Musiker, es hat lange gedauert, sie zu finden. Aber ich glaube, du willst tiefsinniger sein, als diese Sache tatsächlich ist. Nichts Meditatives, keine Transformation. Wir sind lediglich bessere Musiker, das ist alles. Der einzige Unterschied ist der, dass wir nicht immer nur Punkrock spielen müssen. Wir können spielen wie Led Zeppelin, wenn wir wollen. No meditative or transformation or anything. We're just better musicians now, that's all. That's the only thing that's different. Is we don't have to play punk rock all the time. We can play like Led Zeppelin if we want. Thank you. Die Sache ist inzwischen etwas einträglicher, als wir es gewohnt waren. Wir machen uns ein paar Hoffnungen. Nur eine beschissene Kultband wollen wir nicht mehr sein. Das ist es, was Jeffrey Lee Pierce wirklich nervt. Wir wollen keine beschissene Kultband mehr sein, das habe ich satt. Wir haben im Programm mit wirklichen Street-Rock-Groups gespielt, wie Blondie und so weiter, anstatt uns mit Sonic Youth oder anderem aufzuhalten. On bills with a lot of straight rock groups, like Blondie and shit like that. Instead of playing with Sonic Youth or something.